Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hey, willkommen zur Sexparty, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Sexpartys. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die einschlägige Erfahrungen gemacht haben, die auf Sexparty schon waren. Was habt ihr dort erlebt? Was habt ihr Gutes erlebt? Was habt ihr Schlechtes erlebt? Wer von euch mag solche Partys? Oder wer von euch mag solche Partys überhaupt nicht? 0130 2911, unsere Telefonnummer kostenfrei. Und die Faxnummer 0130 1151 22. Sarah, 21 Jahre alt. Hi. Hi. Ja, ich bin heute sehr gespannt, was ihr mir alles erzählen werdet. So auch du. Jo. Also ich habe die Sexparty aus Amerika importiert. Importiert? Ja, richtig. Aha. Und zwar, dort hieß sie für uns Marshmallow Party. Marshmallow Party? Ja, weißt du, was Marshmallows sind? Ja, das sind diese, ja, wie nennt man das? Ja, diese was man so diese, isst, diese, ne? Schweinespeck ist das bei uns. Also das sind genau. So weiße kleine Kugeln. Genau. Mhm. Also eigentlich relativ groß da. Also hier gibt es ja einen kleiner. Mhm. Ja, also gut Mund ausfüllend, möchte ich mal sagen. Ja. Und ich war also vor einem Jahr in Amerika im Sommer. Mhm. Und auf so einer Sommerschule. In einer Sommerschule und wir wohnten dort in einem kleinen Haus auf einer kleinen Farm zu 5 Leuten. Das waren 3 Mädels und 2 Männer. Mhm. Einer davon war Deutscher und die restlichen waren halt Amerikaner. Mhm. Und ja, dann saßen wir an einem Abend gemütlich beisammen und wenn die Stunde fortgeschritten war, dann, naja, dann kommt man halt auf diese Themen und so. Mhm. Und dann hat einer auf einmal gesagt, so, ja, wie ist das denn, habt ihr schon mal eine Orgie mitgemacht? So, und ja, und wir hatten uns also ziemlich warm geredet schon und ja. Also die eine Frau war halt eine Lesbe so. Aha. Und und also ich hatte was mit diesem Typen mal, als wir mal in Deutschland waren. Aha. Und das andere Mädel wollte auch was von diesem Typen und der andere Typ wollte was von dem einen Mädel. Also vielfältige Verstrickungen, ne? Ja, richtig. Und ich ihr hattet vermutlich auch reichlich Alkohol getrunken? Nee, nee. Nein? Nee, nee, nein. Gar nicht. Also total clean. Ja. Also es kam von einem die Frage, ob man sich für sowas interessiert. Ja. Ne? Und wie waren die Antworten? Ja. Ja. Ja, es war also irgendwie, die Stimmung war gemütlich und so und wir haben gedacht, so, okay, und dann... Ja. Haben wir gesagt, so, ja, jetzt machen wir das. Und wir wussten nicht, wie wir es starten sollten. Ich meine, wenn man so einfach drüber redet, so, dann, genau. Dann sitzt du dann da so, ja, was machst du jetzt? Ausziehen am besten. Nee, nee, nee, nee. Hey. Also, wir haben dann diese Marshmallows gehabt, wie gesagt. Ja, und? Haben uns dann diese Marshmallows gegenseitig aus den Mündern gegessen, sozusagen. Aha. Uns die gereicht, so. Und es war schon sehr sinnlich, weil diese Marshmallows sind sehr, sehr weich und ja, süß. Die knitschen auch so, also, ne? Die Küsse. Ja. Na gut, das ist der Einstieg mit den Marshmallows. Da wart ihr aber alle noch angezogen? Ja, ja, also wir sind dann, dann haben wir uns halt am Abend, dann haben wir uns hingelegt, haben uns gestreichelt und so weiter. Und es war also nicht so, dass wir dann so den harten Sex irgendwie hatten. Mhm. So. Also es war mehr, dass wir irgendwie... Es war eine erotische Orgie. Es war sehr erotisch, möchte ich ja. mal sagen. Und es war auch so, dass ich, also ich hatte vorher noch nie was mit einer Frau gehabt. So. Mhm. Und ich habe da zum ersten Mal halt eine Frau geküsst und ich wollte das auch. Ich hatte schon monatelang vorher gedacht, so wann kann ich das mal machen und so. Also damit wir uns das alle richtig vorstellen können. Ihr wart nicht gänzlich ausgezogen? Es, ja, ich meine, weiß ich gar nicht mehr. Ich war teils, doch teils. Schon ziemlich ausgezogen. Mhm. So, aber und es lief so viel über Streicheln und Anfassen, über Küssen. Ja, richtig, genau. Aber es war auch so, dass man, also man hat sich halt so am Abend, es waren halt 5 Leute, wie gesagt, und du wusstest halt nie, wer streichelt dich gerade, wen küsst du gerade, es war schummriges Licht und so. Und also war, du hast eine Frau geküsst? Ja. Und haben die Jungs auch Jungs geküsst? Nein, natürlich nicht, das war es ja nicht wieder. Das, echt, das ist jedes Mal ist das Gleiche. Ne? Die Jungs, die trauen sich einfach nicht. Also ich habe bis jetzt noch keinen Mann getroffen, der darüber nicht irgendwie einen Ekel gehabt hätte. Die tönen groß und wenn es dann losgeht, dann ziehen sie den Schwanz ein. Ja, ja, genau so was. Also da kam es aber dann nicht zu knallharten Geschichten. Ja, also Orgasmen. Ging dann weiter so. Also es war uns hat das dann Spaß gemacht, vor allem uns drei, also wir 2 Mädels und diesem einen Mann. Und wir haben das dann wiederholt, zu dritt. Mhm. Weil also wir 2 Mädels haben gesagt, so, ja, wir haben vorher noch nie was in der Frau gehabt, das war irgendwie cool, das hat uns gefallen und wir stehen beide auf diesen Typen. Also lass uns versuchen, diesen Typen ins Bett zu kriegen. Mhm. Und das haben wir dann auch irgendwann geschafft und es war dann... Das war richtiger Sex. Ja, also ich meine, Jetzt hast du, Sarah, gerade gesagt, du hast die diese Marshmallow-Partys, ne? So ja. Nennst du das nach Deutschland exportiert. Also ich bin dann nach Hause gekommen, frisch mit allen möglichen neuen Erfahrungen und einem erweiterten Horizont. Du hast hier Leute auch gefunden, die das mitmachen. Ich habe dann Leute gefunden, die das mit. Also ich, das heißt, das war dann auch ein, zwei Mal so. Also ich hatte dann irgendwie so ein Verhältnis mit so einem Typen so und der war ziemlich langweilig, so ein Spießer. Und wir hatten immer so eine Sexbeziehung und dann meinte er irgendwann so, ja, lass dir mal was für mich anfallen, das ist langweilig und so. Und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf den eigentlich. Und dann waren zufällig halt so eine Freundin zu besuchen, zwei weitere kamen, sehr gute Freundinnen, wo ich auch wusste, so, denen kann ich vertrauen und so weiter. Und die sind auch leicht, möchte man sagen, bisexuell angehaucht. Und dann haben wir uns halt zu viert ins Bett gelegt mit diesen Typen erwartet. Und immer mit Marshmallows? Marshmallows, ja, weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich ist nicht unbedingt nötig. So fing es bei dir an, aber ist nicht nötig. Hilfe, das zu starten. Also dir macht das Spaß, ne? Höre ich schon. Ja, es ist jetzt ein Jahr her und ich meine, also ich wollte noch sagen, so letztendlich so, es macht Spaß, es ist ein Kick, weil es ist auch ein Tabu. So. Ja, absolut, man hat dann was zusammen erlebt, man ist, kommt sich cool vor und so. Aber letztendlich ist es irgendwie schon irgendwie eine, auch irgendwie eine einsame Sache, weil ich meine, wenn man irgendwie eine Beziehung hat, so wo vertraut hat das und geborgen hat und so, das kann dann sowas sein. Natürlich nicht. Das ist, wenn dann eher mal so ein Spaß oder irgendwas nebenher. Danke für deinen Anruf. Ja. Tschüss, Sarah. Tschüss. Frank, 23. Hey, Frank. Frank traut sich jetzt nicht mehr. Frank? Frank ist am Telefon und hat jetzt absolut die Hose. Ja, hallo. Du musst jetzt auch rangehen, Frank. Ja, was ist hier, los? Du träumst. Ja, hallo. Hier ist aber nicht der Frank, hier ist der Kai. Aber ich habe mit dem Frank zusammen angerufen. Und Frank traut sich nicht und jetzt musst du vor. Ja, genau. Aber ich fange jetzt schon mal an zu erzählen. Wie alt bist du? Ja, also ich bin 19. Ja. Und das Thema ist klar, ne? Ja. Sexpartys. Ja, und das war so. Frank, den habe ich damals mal kennengelernt. Und der hat das schon mal gemacht. Also früher, weil der ist ja älter wie ich. Und der hat damit mit 15 angefangen. So früh? Ja, und dann hat er mich da mal mit hingenommen, da war ich 16, also vor 3 Jahren. Ja, und es hat mir Spaß gemacht und ist auch sehr abwechslungsreich. Und ja, erzähl uns doch mal, was für ein Rahmen diese Party hat. Wer ist da? Was sind da für Leute? Ja, da kommen immer andere Leute hin. So, wir haben das über so einen Partyline. Aber das haben wir das kennengelernt so. Also aber das läuft im privaten Rahmen. Es ist kein Club oder sowas. Nein, nein, das ist kein Club, das ist privat. Und und ihr bekommt, ihr habt das über eine Party, über eine Line, habt ihr das erfahren oder wie? Verstehen? Ja, aber das kam anders. Wir haben mit denen gesprochen, dann hat einer eine Privatnummer gegeben und dann haben wir mit denen darüber dann geredet. Mhm. Und dann sind wir dann mal mit dem Auto dann runtergefahren. Also. Ja, und was waren da für Leute? Ja, die waren zum Teil älter, also die waren so zwischen ab 19 bis, weiß nicht, so 28, 29. Wie viel waren das? Ja, meistens 5, 6, allerhöchstens mal 7. Und oder so die Geschlechteraufteilung, halb-halb? Ja, und das ist unterschiedlich, das kam immer drauf an, welche Leute gerade da waren und so. So Kai, jetzt bist du irgendwann dann zum ersten Mal da mitgefahren. Ja. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das noch nie gemacht hat, dass man da ganz schön aufgeregt ist. Ja, ja. Man weiß ja gar nicht, wie man sich verhalten soll. Man kommt da rein, sind wildfremde Leute. Geht denn das überhaupt? Ihr habt dann geklingelt und kamen die euch alle schon nackt entgegen? Nein, nein, so nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Solche Fantasien habe ich. Also wir kamen da rein, also das wurde ein Zeitpunkt ausgemacht. Meistens waren schon welche da. Mhm. Oder wenn wir kamen, dann kamen auch noch welche und dann wurde erst geredet, irgendwas getrunken und so. Ja, und irgendwann fing das dann an. Ja, und was, so wie hat sich das dann entwickelt. Ja. Wie fängt denn sowas an? Macht dann jemand den Vorschlag oder packt jemand direkt mal zu oder wie geht das? Ja, man unterhält sich so und dann kommt man irgendwie, fängt dann einer irgendwie, lockt dann so auf dieses Thema drauf zu. Mhm. Ja, und dann fummelt irgendwie. Und dann fummelt da irgendwas und dann fängt das irgendwie an. Und ja, ich war am Anfang erst ziemlich schüchtern so, hab mir das erstmal angeguckt, ja, und dann weiß nicht und dann Die haben das eigentlich ganz locker gesehen und dann. Und wo passierte das? Dann passierte das in einem Schlafzimmer oder alle auf der Erde oder wie? Ja, das auf ist so eine Privatwohnung, da ein Unterschied auf der Erde, auf der Couch oder so. Nun sagte gerade die Sarah, dass sie das interessant fand, bei ihrem Gruppensexerlebnis, als auch mal eine Frau zu küssen. Und sie sagt, dass die Jungs sich da immer irgendwie vor, ja, irgendwie drücken. Wie ist das bei dir? Küsst du bei solchen Gruppensex-Orgien auch Männer oder ist das nur auf Frauen bezogen? Es kommt drauf an. Habe ich schon mal gemacht, aber es war nicht so mein Fall. War nicht dein Fall? Nee. Ja. Aber das sind dann hauptsächlich heterosexuelle Leute oder maximal Bi-Leute, ne? Ja. Die dabei sind. Ja. Wie oft gehst du jetzt zu so einer Party? Ja, so kommt drauf an, eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweites Wochenende. Jedes Wochenende? Ja, wir treffen uns immer und es sind einige regelmäßige Leute dabei. Kennt ihr euch ja schon so, dass einmal organisiert der eine Party, ein andermal organisiert? Ja, genau. Und du organisierst auch schon mal eine? Ja, eine habe ich schon mal gemacht. Aha. Eine habe ich schon gemacht und ja. Also für euch oder für dich ist das ein netter Zeitvertreib? Ja, das macht dann Spaß. Hast du eine feste Beziehung im Moment? Nein. Dann wäre das schwierig, ne? Ja, mit einer festen Beziehung, das wäre schwierig, weil ich stehe eher auf Abwechslung und da eine Beziehung ist da nicht so gut. Ja. Außer wenn vielleicht die Freundin vielleicht auch daran gefällt oder so, das wäre dann ja... Wobei natürlich irgendwann der Fall eintreten kann, du bist 19 Jahre alt, dass du dich weit über alle Ohren und Hals über Kopf verliebst und vielleicht gar keinen Bock mehr hast auf Gruppensex. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Nee. Wichtiges Thema bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich die Frage, wie schützt man sich? Ist das ganz klar, dass ihr alle nur mit Gummis? Ja, auf jeden Fall. Also da wird sehr drauf geachtet, weil es kann ja mal sein, dass es einer hat. Also natürlich, das ist dann sehr gefährlich. Auf jeden Fall dann nur mit Gummi. Und oberstes Gebot. Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt steht das Wochenende vor der Tür. Bist du schon kribbelig? Ja. Ja. Immer kurz davor, weil man weiß, es sind immer wieder neue Leute dabei. Aha, also die wechseln dann auch. Ja, das wechselt immer. Und dieses Wochenende passiert wieder was? Ja, beim Freund. Bei einem Freund. Ja. Und wie viel Uhr geht das dann so los abends? Ja, so kommt immer drauf an. Mal um 6, schon mal um 7 oder mal um 9. Wie lange dauert dann so eine Orgie? Das kann bis zum anderen Morgen dauern. Bis zum anderen Morgen, wunderbar. Ja, Kai. Dann grüß deinen Freund Frank. Ja. Ja. Frank war das. Ja. Und schönes Wochenende, sage ich dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Was die jungen Leute alles so heute machen. Mensch, hätte ich mir früher gar nicht getraut. Jan, 19 Jahre. Jo, da bin ich. Ja, du auch? Was heißt du auch? Du machst auch, gehst auch auf Gruppensexpartys? Nein, so in der Richtung nicht. Ich habe nur mal eine Geburtstagsfeier gehabt. Und da hat sich das dann halt so danach entwickelt. Also wir haben das eigentlich gar nicht abgesprochen. Bei einem Kindergeburtstag? Ja, im Kindergeburtstag. Kindergeburtstag eigentlich, ja. Ja, im Ernst? Wie alt wart ihr da? 16. Also mein 16. Geburtstag war da. Dein 16. Geburtstag. Mutti hat die Kuchen gebacken. Ja, so ungefähr. Schön Salate gemacht und so. Und ihr saßt im Keller, alles ausgerichtet. Genau. Partykeller gemacht. Schön getanzt. Und danach hatten sie alle keine Lust mehr zu tanzen und waren auch alle schon etwas alkoholisiert. Wie viele Leute? Also ich schätze mal so jetzt im Nachhinein, das ist ja auch schon 3,5 Jahre her, so 15 Leute waren wir bestimmt. Ganze Menge. Ja, aber die haben nicht alle mitgemischt. Ja, das ist ja nun wie von so einem normalen Geburtstagsfest abzugleiten, sage ich mal, in so eine Geschichte, ist ja nun ungewöhnlich. Wie kam das? Ja, wir haben uns danach dann alle in meinem Zimmer eingefunden, was heißt alle, so ziemlich alle. Mhm. Und so ein paar Mädels haben dann ab und zu schon mal angefangen. Das heißt, die haben sich dann schon mal im Schritt vom Jungen sich hingelegt, so mit dem Kopf. Wenn der da gesessen hat. Die eine hat auch mal zugebissen, das fanden wir alle sehr lustig. Mit der war dann auch nichts mehr weiter anzufangen. Auf jeden Fall haben wir dann alle bei mir im Bett gelegen, am Schweigen der Lämmer geguckt. Und dann entwickelte sich dann so langsam. Alle hatten Angst, alle haben sich aneinander gekuschelt. Ja, so ungefähr. Ja. Das war dann so mehr der Auslöser. Und da waren auch praktisch eigentlich ziemlich viele mit Freund und Freundin da. Aber weiß nicht, das hat sich halt so ergeben und es ist auch unter uns geblieben soweit. Wir passen ja nicht so viele in dein Bett, das waren dann keine 15 Leute mehr, ne? Nee, 15 Leute waren nicht mal im Bett, es waren auch noch welche draußen, die anderen lagen auf der Erde und so. Weißt du noch, von wem so der Hauptakzent ausging, die Hauptinitiative? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Wie intensiv war es denn dann, so richtig? Ja, nein, so richtig nicht. Wir haben, also mit 16 haben wir mehr rumgekuschelt und rumgeknutscht und ein bisschen gefummelt und... Weiß nicht, also ich würde mir vorstellen, dass wenn heute mal so eine Sexparty laufen würde, dass es da auch anders abgehen würde. Nur da muss man erstmal die Leute zu finden und ich habe auch keine Lust mir irgendwie so in so einer Talkline oder so mir Adressen geben zu lassen, wo ich da auf eine Orgie gehen kann. Vielleicht sollten wir dich mal verbinden mit dem Kai von gerade, dann könntest du am Wochenende mal da hingehen. Nee, also ich weiß nicht, Geschichte. Jan, erzähl es mir noch ein bisschen ausführlicher. Hattest du nicht Schiss vor deinen Eltern, dass die Ja, natürlich, das war das Problem, weil unten wurde es auf einmal leiser, meine Eltern haben oben auch schweigende Lämmer geguckt und wir sollten das unten nicht gucken. Mhm. Und ab und zu kam meine Mutter auch mal runter eine rauchen, weil oben ist absolutes Rauchverbot bei uns in der Wohnung. Mhm. Ja, und wir mussten halt ein bisschen vorsichtig sein. Und du hast unten dein Bett auch, oder wie? Ich habe unten mein Zimmer im Keller. Und mein Bett ist auch so ein, ist mehr oder weniger so ein Futonbett, so 1,40 Meter mal 2,10 Meter oder so. Passt einiges drauf, ne? Ja, passt einiges drauf. Wie lange dauerte dann die Geschichte bei euch? Also ich würde sagen, als wir im Bett lagen, so 2 Stunden bestimmt. Mhm. Heute ist auch noch ein Schulkamerad von mir hier. Mhm. Und der war auch damals dabei, wir haben uns da gerade nochmal drüber unterhalten und haben dann festgestellt, dass das auch schon 3,5 Jahre her ist. Er hat denn mindestens einer einen Orgasmus gehabt, weißt du das? Also ich denke, ich meine zumindest, dass es eine von den Mädels war, aber das kann ich nicht bezeugen. Du nicht? Ich war es nicht. Ist das jetzt so ein ganz absolutes Geheimnis von der Clique, die da nachts noch bei dir war? Das war unter den Leuten, die auf der Fete waren, das mitgekriegt haben, ist das eigentlich nie rausgekommen, weil viele halt einen Freund hatten oder eine Freundin oder so. Also Jan, du solltest mal wieder eine Geburtstagsfete machen. Ja, habe ich mir auch schon. Wann hast du Geburtstag? Ich am 28. Februar, da wäre ich 20. Ja, das ist doch ein schöner Anlass, ne? 20 Jahre. Ja, 20 könnte man die alten Erinnerungen nochmal auffrischen und die gleichen Leute einladen vielleicht, nochmal in den Keller gehen und so. Wäre echt mal eine Spitzenidee, muss ich sagen. Also generell würde dich das schon interessieren, das nochmal irgendwie zu erleben. Ja, natürlich. Du willst es nicht so forcieren, aber du würdest es schon mitmachen. Ja, natürlich. Ja, klar. Danke für deinen Anruf. Jo. Tschüss, Jan. Jo, ciao. Heute sind aber die Männer in der Überzahl. Tim, 23. Hi. Die Leute gehen heute gar nicht ans Telefon sofort. Tim. Ja, hallo. Ja. Das hat etwas länger gedauert. Warum? Ja. Ja, ich hatte den Fernseher an, der Hörer lag daneben und ich war mir gerade eine Zigarette am Drehen. So, jetzt zu dir. Ja, also, Gruppensex. Hast du Erfahrung? Ja, keine sehr positiven, muss ich sagen. Mhm. Also, das ging auch mit Drogen einher. Das wusste ich aber auch schon im Vorfeld. Also ein sehr guter Freund von mir hat mich zu der Party eingeladen. Der war auch schon öfter auf solchen Partys. Mhm. Und da hatte ich überhaupt keine Erfahrung mit. Und auf dieser Party wurden dann erstmal Ecstasy, Pillen und Kokain verkauft zu ziemlich günstigen Preisen, wohl zum Einkaufspreis, ich kenne mich da nicht so aus. Mhm, das war aber auch eine Privatparty, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, allein schon wegen diesen Substanzen. Und dann wurde halt erstmal konsumiert und als die Leute dann drauf waren, sag ich mal, so richtig in Stimmung, dann ging es halt los. Also wie viele Leute waren das da bei euch? Zwischen 9 oder 12, kann ich jetzt nicht genau sagen. Mhm. auf jeden Fall fingen dann die ersten Damen an, sich zu entblättern und so nahm die Sache dann ihren Lauf. Und warst du da überrascht oder hattest du das? Also eigentlich schon. Also man sagte mir zwar, man geht nachts einen gemütlichen Teil über und... Aber du hattest vorher doch schon so ein bisschen erfahren, ne? Dass da in dieser Richtung Entwicklungen irgendwie passieren können. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, so, dann zogen die ersten Damen sich aus. Wie war dir da zumute? Also ich war erstmal ziemlich angespitzt, würde ich sagen. Mhm. Also ich war auch ziemlich berauscht schon. Was hattest du denn eingenommen? Ich hatte Ecstasy und Kokain genommen. Oh, das ist natürlich eine harte Verbindung. Ja, eine harte Mischung, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen den beiden Sachen hatte ich ja eigentlich noch keine große Erfahrung. Mhm. So, nun sagtest du gerade, dass letztendlich dein Erlebnis bei einer solchen Party nicht die schönsten sind. Mhm. Was ist denn dann passiert, was dir nicht so gut gefallen hat? Ja, also man wurde halt das Licht ausgemacht und man kam sich dann näher und anfangs hat es mir auch sehr gut gefallen. Also ich war auch dementsprechend aufgepusht. Mhm. Und als ich dann halt mit der Frau zusammen war, da spritzten halt jede Menge Gedanken auf mich ein. Also ich fühlte mich auf einmal total unwohl und ja, lässt sich schwer beschreiben. Du sagst mit der Frau, aber es waren doch dann wahrscheinlich mehrere Frauen und das wechselte doch dann auch. Es war eine absolute Hetero-Party, also und jeder hat sich halt so auf eine Partnerin fixiert. Ach so, es hatten sich Pärchen gebildet und gab kein Wechselspiel unter denen. Ja, ich war dann nachher auch ziemlich schnell weg, muss ich sagen. Also du hast nur mit einer Frau? Ja, genau. Gehabt, und mit der war ich dann auch... Hast du richtig mit ihr geschlafen? Ja, ich war dann beim Geschlechtsverkehr und dann fing die miesen Gefühle an, Überhand zu nehmen. Währenddessen schon? Bitte? Ja, genau. Also bevor ich noch einen Orgasmus hatte. Mhm. Und ich bin dann halt aufgesprungen und habe mich angezogen. Alle haben mich angeguckt. Die Stimmung war natürlich total versaut. Mhm. Und ich war mit meinem besten Freund da. Die anderen Leute kannte ich nicht so gut, also nur so ein bisschen aus der Szene. Und der Drogenszene. Du bist dann abgehauen. Ja, genau. Also ich habe es einfach nicht aufgehalten. Also, kannst du das erklären, warum gerade dann in dem Moment, sogar noch vor dem Orgasmus, da ist man ja abgelenkt durch Geilheit und... Ja, auf jeden Fall. Also, dass da schon so die üblen Gefühle auf dich einstürzen, also, hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin, die habe ich auch ziemlich viel empfunden, muss ich sagen. Mhm. Und ich schätze auch durch diese komische Kombination... Und der Drogen. Ja, genau. Mhm. Und vor allen Dingen, weil ich aufputschende Drogen eigentlich überhaupt nicht nehme. Mhm. Du hattest eine Freundin. Hast du denn mit Kondome Sex gehabt? Ja, also das war da absolutes Gebot. Ne? Hast du deine Freundin gestanden? Ich habe sie nachher gestanden, ja. Und was hat sie gesagt? Ja, sie war ziemlich geschockt. Also da hat sie sich ziemlich drüber aufgeregt, dass ich halt die harten Sachen genommen habe. Kann ich sehr gut verstehen. Und sie war halt enttäuscht. Ne? Mhm. Ist die Sache wieder eingerenkt worden? Ja. Dieses Erlebnis war so negativ für dich, dass du bedient bist und so etwas zumindest in der nächsten Zeit nicht machen würdest. Ja, also ich bin noch normalerweise nicht so der Typ, der auf One-Night-Stands steht oder auf Sex ohne Gefühl, sag ich jetzt mal. Nee, da ist das aber wirklich überhaupt nichts für dich. Sowas. Nee, also absolut nicht. Und dann noch durch diese Drogen wird es halt dann potenziert. Ich meine, wenn man auf Ecstasy oder Kokain halt einen schlechten Flash bekommt, habe ich mir sagen lassen, dann wird es halt extremer als wenn man einen nüchternen Kopf hat. Und das habe ich halt ziemlich heftig erleben müssen. Tim, danke für den Anruf. Ich kann nur allen Leuten davon abraten. Okay. Tschüss. Jetzt ist der Andreas dran, der ist 29. Ja, hallo Jürgen. Andreas. Ja, hi. Thema Gruppensex heute. Ja, Gruppensex. Also erstmal vorab, ich bin schwul und ich war schon auf einigen Gruppensex-Veranstaltungen. Mhm. Und bei meiner ersten war ich 20, da fand ich das noch ganz klasse, das war in Berlin, ich war schon auf anderen Partys in Köln und Dortmund und Düsseldorf und ich kann mal erzählen, wie das so abgeht. Mhm. Meistens waren es umfunktionierte Discos, also es gab einen Bereich, wo man was trinken konnte, dann hatte man so, Tücher, so als Art Trennwände von den Decken runtergelassen und probiert halt so ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen, also mit gedämpftem Licht. Ja, was ist nicht unbedingt so klasse hingehauen hat. Also noch dazu muss ich sagen, ist schon von weit nicht 2 Stunden Einlass, danach kommt niemand mehr rein, allerdings Leute raus, die keinen Bock mehr darauf haben. Also geschlossene Gesellschaft in eine Lokalität. Genau, danach geschlossene Gesellschaft. Und dann bleibt, also du gibst an der Garderobe deine Sachen ab, bis auf die Schuhe und die Unterwäsche. Und dann tun alle Leute so, als wären sie zufällig da, zumindest hatte ich so den Eindruck. Also, aber das sieht ja dann auch bizarr aus, ne, wenn du mit Schuhen und Unterhose herumläufst, oder? Ja gut, da verrutscht du nicht ein Sperma aus. Das hatte Achso, ja, naja, gut, wenn man so sieht. Eine Sicherheitsvorkehrung. Mhm. Ja, und das sind dann ja alles wildfremde Leute, ne? Noch, ich habe einige bekannte Gesichter getroffen. Mhm. Es sind dann nur Männer, klar, in der schwulen Szene. Nur schwule Männer. Ja, und das ist ja dann in Räumlichkeiten, wie du es gerade geschildert hast, in einer Diskothek oder einem Lokal. Wie funktioniert da der Sex? Man kann sich da ja nicht auf die Erde legen. Ja, es liegen vereinzelt Matratzen da, was ist auch nicht so gemütlich, wenn, weiß nicht, 2, 3 oder 4 Leute auf einer Matratze liegen und, weiß nicht, 80 stehen drumherum und gucken zu und teilweise geht das tatsächlich so ab. Oder aber man macht irgendwelche Sachen im Stehen und hat allerdings nicht die Möglichkeit, sich auf einige wenige Leute, nämlich die einem dann gefallen, zu beschränken, sondern wird dann doch permanent beklatscht und betatscht von anderen, die eben auch ihren Spaß haben möchten. Und das ist so der Negativaspekt bei der ganzen Sache, weil du hast... Also es kann dir passieren, dass du dir einen netten Jungen da aussuchst, mit dem anfängst und plötzlich hast du ein paar um dich rum, die dir dann in den Hintern packen. Das kann durchaus passieren. Und man kann sich dessen dann auch gar nicht erwehren. Das ist ein ziemlicher Stress, so du kannst dich nicht auf den einen oder die 2 oder 3 konzentrieren, mit denen du gerne Sex machen möchtest, sondern bist eigentlich mehr damit beschäftigt, die anderen davon abzuhalten, sich anzukrapschen. Und das ist der Stressfaktor bei der Sache. Deshalb kannst du das andere auch nicht genießen, also ich kann das nicht. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass du schon auf mehreren Partys warst. Irgendwas muss dich da ja auch anziehen dran, ne? Ja, also je jünger ich war, desto faszinierender war das Ganze für mich. In Berlin war es zum Beispiel so, das wurde von einer schwulen Szene organisiert, von einer alternativen schwulen Szene und du hast zum Beispiel auch am Anfang unterschrieben, dass du die Safer-Sex-Regeln einhältst, ganz wichtig. Dementsprechend gab es überall Kondome und Gleitgel umsonst verteilt. Die Leute waren relativ jung, also ich sag mal zwischen 18 und 35. Das ist allerdings nicht bei jeder Party so der Fall. Und also mittlerweile war es für mich immer ziemlich ernüchternd festzustellen, dass die attraktiven Leute heute doch ziemlich rar gesät sind oder die, die ich attraktiv und ansprechend finde. Ja, ja. Und deshalb ist auch meine Begeisterung da mittlerweile relativ. Das heißt, du gehst da gar nicht mehr oft hin oder gar nicht mehr? Ich war noch nicht auf so vielen Partys, letztes Mal, weiß ich nicht, 8 oder 10 gewesen sein. Immerhin. Das sind ja in 9 Jahren, was. Das ist weniger als eine pro Jahr. Ist es nicht so, wenn man dann da, ich stelle mir das auch vor, wenn man dann da reinkommt in Unterhose und Schuhen, dass da in der ersten Zeit auch so eine Befangenheit im Raum steht. Ist das so oder sind die Leute sehr schnell frei und tabulos und ziehen ihre Hose aus und ab geht die? Nee, leider nicht. Also es ist schon ein ziemlich zäher Anfang. Ich kann mich zum Beispiel an private Partys in Dortmund erinnern. Da mussten wir am Anfang Trivial Pursuit spielen und jeder, der eine falsche Antwort gegeben hat oder diese nicht wusste, du kennst halt aber dieses Spiel mit den Karten. Ja, musst du dann einen Körper, einen Kleidungsstück ablegen. Ja, ja. Die meisten Leute fangen irgendwie mit der Armband oder mit dem Schnürsenkel an. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, wir sitzen wahrscheinlich noch nach Mitternacht hier. Ne? Ja. Es waren aber doch einige Leute dabei, die schon mal miteinander was hatten und sich kannten und die fingen dann schon mal an und dann irgendwann haben die anderen auch mitgezogen. Mhm. Du hast bei diesen, ich sag mal, öffentlicheren Sexpartys dann so richtig, wirklich knallharten Sex auch gehabt. Was ist denn knallharter Sex? Ja, also mit Analverkehr und allem drum und dran. Das schon. Nee, Analverkehr mache ich nicht in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal. Das ist was für mich, wozu ich ein bisschen mehr Stimmung und Intimität und Geilheit. Aber das passiert bei solchen Partys sicherlich auch, ne? Bitte? Das passiert bei solchen Partys sicherlich auch. Das ist schon vorgekommen, ja. Wie hast du dich denn danach gefühlt, wenn du da rausgehst, aus so einer Party so rausgegangen bist? Ist dein Gefühl der Leere oder war es dann noch okay? Na, das war unterschiedlich. Bei der ersten Party in Berlin war es so, da habe ich gedacht, Gott, wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Das war das Amüsante daran. Ansonsten, ich sag mal so, es hatte mittlerweile dann auch was von Routine, so nach dem Motto, war heute nicht so klasse, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, sich jetzt großartig Gedanken drüber zu machen. Auf anderen Partys habe ich mal Leute kennengelernt, mit denen ich auch noch privat zu Hause getroffen habe, aber es war weder so die vollkommene Ernüchterung, es war auch nicht das große Highlight. Also der Andreas hat uns erzählt von schwulen Gruppensexpartys. Ja. In Unterhosen und Slipper. Ja, die Unterhose hat man meistens später auf. Ja, das habe ich mir so fast schon gedacht, ja. Danke, Andreas, für deinen Anruf. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Toni dran und der ist 24. Buonasera, Domian. Hey. Toni kommt aus? Aus Italien. Aus Italien. In Italien gibt es viel Gruppensex, glaube ich, ne? Ja, so, der Italiener. So kann man sagen. Ja, das fing auch vor 3 Jahren in Italien an. War das in Sizilien, Ravanusa. Ja. Das ist auch mein Heimatdorf. Und das fing an auf dem Land. Und zwar war das, war ein heißer Sommer, sehr heiß. Ja. Und wir haben auch rumgespielt und unter Motto Party. Ja. Und zwar war das nämlich, jeder musste irgendwas vorsagen und Wahrheits- und Fragespiel. Und bei jedem bei der nicht beantworteten Antwort musste man sich da ausdehnen. Ja. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren 16. 16, das ist schon recht schön viel. Und wie war die männlich-weibliche Aufteilung? Ja, wir waren jeweils 8 Pärchen. 8 Pärchen? Ja, Entschuldigung für die Stimme, aber ich bin grippegeschwächt. Ich verstehe dich. Die dunkle Stimme. So, dann habt ihr euch so nach und nach ausgezogen. Ja, nach und nach. Und auf jeden Fall fing der erste an und fing dann an zu johlen, wie wir gehen in den Wald, wo das Tigers Hose schallt und befreien die Hasen aus dem Eisen. Und verflüssen sie in den Meisen. Das gibt es auf Italienisch wahrscheinlich auch, diesen Spruch. Ja, und so fing das nämlich an. Ja. Und, Rosé, welcher ist ein Auto? Ciao, gra, ja? Dann macht das ganze Ton. Toni, du bist ja jetzt. Was war das denn? Dann machen wir jetzt mal um 1.29 Uhr eine kleine Pause. ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Gruppensexpartys und darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Habt ihr da diverse Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen gemacht? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, dann solltet ihr anrufen unter 0130 29 11 oder ihr könnt auch faxen unter 0130 11 51 22. Und ich möchte euch noch ein kurzes Feedback vorlesen zur gestrigen Sendung. Wir hatten ja gestern am Ende der Sendung einen sehr dramatischen Anruf von Gabi, die ganz verzweifelt war, weil ihr Mann am selben Tag, also gestern, völlig, wie sie meinte, grundlos verschwunden war und ihr Mann noch dringend Medikamente braucht und sie hätte versucht, ihn über die Sendung zu erreichen. Und wir haben heute einen Fax bekommen und da schreibt die Gabi, ich möchte mich bei dir und eurem gesamten Team für eure Hilfe wegen meines Mannes bedanken. Ich möchte euch mitteilen, dass sich mein Mann telefonisch nach eurer Sendung gemeldet hat und ich mit ihm zusammen per täglichem Telefonat jetzt eine Lösung finden werde. Nochmals vielen Dank und schöne Grüße von Gabi. Das ist sehr schön, freue ich mich und das gebe ich jetzt an euch weiter, die ihr gestern zugeschaut habt. Andrea, 31. Ja, hallo. Hallo Andrea. Ja, also ich habe desillusionierende Neuigkeiten über, oder beziehungsweise Nachrichten über diese ganzen Privatsexpartys zu melden. Ja. Also vor ein paar Jahren hat mein damaliger Freund und ich mal auf die Idee gekommen, dass wir das einfach mal machen, wohin gehen, gucken, wie es halt eben zugeht, einfach einen neuen Reiz suchen. Ne? Mhm, ja. Da waren wir auf einer sogenannten, ja, offiziellen Kirchenclubparty. Mhm. Da zahlt man eine Pauschale, hat man freies Essen, freies Trinken. Mhm. Und gut, wir sind da also hin, völlig unvorbereitet und haben dann da gesessen und haben dann halt uns erstmal das Ganze so angeschaut. Mhm. Und eine Freundin war auch dabei gewesen, eine Bekannte. Und die sagt dann so nach einer halben Stunde, sie verabschiedet sich jetzt mal in den Nachbarraum, in so eine Minibar, wo es dann ein bisschen mehr zur Sache geht. Mhm. Und dass ich von, als ich von der nichts mehr gehört hatte längere Zeit, bin ich da hin. Ja. Dann war die nicht da. Habe ich dann einen Mann gefragt, ob er wüsste, wo diese Frau ist, so und so sieht die aus. Und ich sagte, ja, die ist mit zwei Männern im Nachbarraum. Mhm. Gut, bin ich in den Nachbarraum gegangen. Auf einmal sehe ich, wie der eine Mann ihr den Mund zuhält und so halb auf ihrem Brustbereich sitzend, sich mit der anderen Hand, ist mit der Hand besorgend und der andere Mann Geschlechtsverkehr mit ihr machte. Mhm. Und ich habe dann natürlich in Panik, weil ich bin nicht gerade ein ruhiger Mensch, geschrien. Mhm. Und habe dann also rumgebrüllt. Es wurde also sehr schnell, sehr laut. Und dann kam noch diese Eigentümerin von diesem Club, drohte mir noch Schläge an, weil das war ein ganz schöner Trumpf von Frau. Und dann hat mein damaliger Freund sich eingemischt und dann hat der noch Schläge angedroht bekommen von ihrem Freund. Dann durch diesen ganzen Tumult sind mittlerweile alle Paare da drin, also wach geworden praktisch und haben das mitbekommen. Die Frau konnte sich lösen. Wir haben die Splitterfaser nackt, sind wir rennend raus und haben dann zur nächsten Polizeistation, haben Anzeige erstattet, also die Frau wegen Vergewaltigung. Daraufhin wurde die Frau sofort ins Krankenhaus gebracht, weil es muss untersucht werden, ob Sperma zu finden ist. Das wurde leider nicht gefunden, weil der ein Kondom benutzt hatte. Und es kam auch in der Nachtpolizei dann in diesem Club mit uns nochmal zusammen. Also ohne die Frau, aber mit mir, meinem damaligen Freund. Ja. Und die haben alles abgestritten. Es wäre alles nicht wahr. Sie würden uns gar nicht kennen. Und sie wüssten gar nicht, wie wir das bekommen. Aber ihr hattet doch Zeugen. Da sind doch andere Leute dann auch dazugekommen. Ja, wir haben das. Von diesen Leuten, die da waren, waren vielleicht noch 10 Leute da. Insgesamt, das waren am Anfang, schätze ich mal, so 30 Leute rum. Und da waren das in der, und diese 10, ich vermute, die gehören zu dem engeren Freundeskreis. Und die haben alle gesagt, sie hätten uns nie gesehen und wie wir dazu kämen. Davon hatten wir natürlich erstmal die Schnauze voll von diesem offiziellen Kirchenclub. Und dann hatten wir also 2 Jahre gewartet und dachten, okay, da kam eine Einladung. Also sag mal eben noch, wie diese Sache ausgegangen ist. Ist das im Sande verlaufen? Naja, die Staatsanwaltschaft hat es niedergeschlagen, wegen halt mangelnden Beweisen. Weil es wurde ja auch bei der medizinischen, also Krankenhausuntersuchung, keine Spermien festgestellt bei der Frau. Also eine ziemlich üble Sache. Ihr habt dann 2 Jahre erstmal pausiert danach. Ja, ja. Und es war auch gar nicht so, wie das immer in ProSieben oder die Sender heißen, dass sie darstellen, von wegen recht junge, knackige Körper, alles saubere, schöne Atmosphäre und so weiter. Stimmt nicht, denn wir haben also uns dann nach 2 Jahren mal so weiter wieder umgeguckt und haben dann, sind wir bei Privatfäden gewesen, die nicht so Kirchenclubs waren. Also eher so Erotikfäden, wo es dann nicht unbedingt gleich zum Hardcore-Sex kam. Das hat sich dann vielleicht für manche ergeben und die sind dann eventuell mal in einen anderen Zimmer gegangen. Aber das war dann so der kleinere Tenor dieser Partys. Und was mir aufgefallen ist, auch wieder desillusionierend, von wegen Leute so im Alter, 30 oder rum in dieser Gruppe, mhm. kann man so gut wie gar nicht finden. Mhm. Die Männer sind also größtenteils sehr Wohlhabende mhm. und sind alles so ab 50 aufwärts. Mhm. Also Älteste Linkser war 72. Mhm. Also ist wirklich zum Lachen. Und die anderen Männer, die man so gesehen hat, oder auch Frauen, waren also, ich sag mal, jüngstenfalls 45. Ja, nur werden wahrscheinlich viele, viele, die vermute ich jetzt, aufschreien vor den Geräten zu Hause, weil es sicher auch andere Clubs gibt, wo ein anderes Publikum verkehrt. Aber du hast diese Erfahrung gemacht und ihr habt diese Erfahrung gemacht. Überhaupt, grundsätzlich, was zieht euch denn zum Sex mit anderen Leuten hin? Naja, nur zum einen, also wir hatten ja dann keinen Sex gehabt. Wir wollten es erstmal gucken. Ja, aber so die Idee oder die in der Fantasie hat es ja stattgefunden. Ja, das war meine Idee. Also, das war deine Idee. War ich die treibende Kraft. Ja. Jetzt ist die Sache vom Tisch oder sucht ihr noch? Nee, also wir sind absolut bedient. Ja. Und jedes Mal, wenn wir in irgendeinem Sender irgendwie eine Reportage sehen über Pärchenclubs, möchte ich am liebsten die Pumpgun rausholen und also wirklich wahr. Andrea, ihr müsst euch, wenn ihr darauf steht, irgendwie selbst ein Pärchen suchen, ausgucken, mit dem ihr das ja, dann macht. Ja, das ist das Problem. Weil ich glaube, wir sind, weißt du, wenn man in so einer großen Gruppe ist mit 30 Leuten, mhm. Besteht keine enge Bindung mhm. oder kann sehr schlecht verstehen. Ja. Hätte man jetzt nur ein Pärchen zu Hause, mhm. findet man die vielleicht sogar auch menschlich nett. Mhm. Und dann beginnt vielleicht das Problem der Partnerschaft. Das und kann natürlich auch sein. Dann haben wir die nächsten Probleme am Hals. Ne? Genau. Ja. Also du machst es, ihr macht es erstmal nicht. Wir sind bedient, absolut. Okay. Danke für deinen Anruf. Ciao. Tschüss. Schade, dass die Geschichte mit dem Toni gerade nicht weitergegangen ist, weil ich nämlich erzählen wollte, dass mein einziges Gruppensexerlebnis auch in Italien stattgefunden hat. Auf der wunderschönen Insel Sardinien an einem Spätsommertag bzw. einer Spätsommernacht. Thomas, 30 Jahre alt. Ja, hi. Hi. Ja, ich wollte ja auch was sagen zu diesem Thema. Ja, davon gehe ich jetzt aus. Ja, es war also bei mir mal, wir haben mal eine Silvesterfete gehabt. Ja. Mit einem Kollegen im Keller. Mhm. Da waren wir so, ich sag mal, 18 Leute. Ja. Und man kennt es ja, Silvester wird was getrunken und man shakert und mhm. Irgendwann, sag ich mal, kam ein Mädel auf die Idee, wir könnten ja mal Flaschendrehen machen. Mhm. Und ich kenne so Flaschendrehen so von ganz früherer das Zeit. Das alte blöde Spiel, ne? Richtig. Ja. Ich sag mal, am Anfang waren auch irgendwo blöde Sachen. Da sollte einer um Barhocker rennen oder einmal die Treppe vom Keller rauf und runter. Irgendjemand kam dann auf die geniale Idee, wir ziehen uns jetzt die Socken aus oder irgend sowas. Richtig. Und zwar musste ein Mädel bei einem Jungen den Gürtel aus der Hose ziehen. Auch schön, ja. Ja, und dann machte ein Mädchen den Vorschlag, dass also ein Mädchen einen anderen Jungen küssen sollte. Mhm. Ja, und aus diesem Küssen von diesem Pärchen wurde also, ja, ich sag mal, ein hemmungsloses Rumgeknutsche. Mhm. Und das Flaschendrehen war dann damit eigentlich beendet. Mhm. Und es war so nicht so, dass also irgendjemand gesagt hat, was machen die denn jetzt da, sondern, ja, man hat, also der seine Freundin bei hatte, hat die Freundin geküsst. Mhm. Ja, und der keine Freundin hatte, der hat dann eben ein anderes Mädel einfach geküsst. Und so. Und das waren dann auch genug da, dass ja, jedes Töpfchen hat ein Deckelchen gefunden. Ja, auf jeden Fall. Und dann? Ja, und dann hat sich also, ich sag mal, dieses Pärchen, was angefangen hat, sich zu küssen, mhm. Die gingen dann also sehr schnell eigentlich sehr weiter, dass sie also dann auch, ich sag mal, mehr oder weniger Sex hatten. Es war noch halbwegs angezogen, aber es war nicht unverkennbar. Mhm, und ja, dann hat sich da so ergeben, dass also mehrere Pärchen also anfingen, sich gegenseitig, wie gesagt, zu stimulieren oder auch... Also durch das eine Pärchen war das Tabu gebrochen, ne? Richtig. Und die anderen haben sich dann getraut mitzumachen. Richtig, und es war also nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, will ich nicht und ich gehe jetzt oder so, sondern es war also nachher so, dass also, ich sag mal eigentlich, jeder erstmal mit der Frau oder dem Mädchen Sex hatte, mit der angefangen hatte, sich zu küssen. Mhm. Und irgendwann kam es also so, dass sich zwei Mädchen geküsst haben. Mhm. Ja, und dann waren natürlich auch noch zwei Männer und dann haben diejenigen dann einfach mal gewechselt. Mhm. Ja, und dann ging es also, ich sag mal einfach, hört sich blöd an, reihum. Reihum, ja. Also ich denke auch zu einer ordentlichen Gruppensexparty, da muss es reihum gehen, ne? Wenn da nur immer die Pärchen zusammenklucken, die eh schon zusammenklucken, und dieses dann quasi in der Öffentlichkeit machen, was sie sonst zu Hause hinter verschlossenen Türen machen, ist ja langweilig. Richtig. Ne? Also wenn schon, denn schon. Ne? Also für dich ging es dann auch reihum. Ja. Du hattest damals auch eine feste Freundin? Nein. Nein, also du warst einer, der dann in den Genuss von mehreren Frauen kam. Richtig. Ja. Also das war, ich sag mal, war eine unheimlich gute Erfahrung. Ich meine, ich kannte die Leute auch alle. Mhm. Glaubst du denn, Thomas, dass, also so war das bei mir damals, ich glaube, bei uns wäre das nie passiert, wenn, nun kam dann noch die warme Atmosphäre des Sommers hinzu, aber wenn wir keinen Alkohol getrunken hätten, wäre es nicht passiert. War das bei euch, würdest du es genauso einordnen bei euch? Ich glaube eigentlich nicht, weil es war auch vielleicht bei vielen auch die Neugier. Mhm. Die Neugier, wie es ist, ich sag mal jetzt, seinen Partner zu sehen, wenn er mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann schläft. Mhm. Ja, einfach, das ist eine Erfahrung. Mhm. Ja, das, also, ein Kollege sagte dann, das hätte ich nie gedacht, dass meine, in Anführungsstrichen, Freundin so gut beim Sex aussieht. Nun fing das Jahr dann für euch alle ja wunderbar an, ne? Ja. Also die Silvesternacht. Hat sich denn in dieser Gruppenkonstellation etwas Ähnliches dann nochmal ergeben, später vielleicht? Also in dieser Konstellation nicht. Mhm. Also mit einem anderen Pärchen schon. Das schon. War euch das denn, als du dann ein paar Tage später vielleicht den einen oder anderen aus der Gruppe gesehen hast, war einem das peinlich oder war das okay? Peinlich nicht, aber ich sag mal, irgendwo hat man, manche haben sich vielleicht so ein bisschen dafür geschämt. Mhm. Also mhm. Nicht direkt, dass wir nicht mehr mit einem geredet haben, aber denen war das irgendwo so ein bisschen peinlich. Mhm. Ja, dass sie vielleicht mal aus sich selber rausgegangen sind. Mhm. Und vielleicht mal das gemacht haben, was sie eigentlich vielleicht in ihren Träumen oder in ihren Vorstellungen eigentlich machen wollten. Also es gab da, hast du gerade gesagt, so einen bisexuellen Kontakt zwischen zwei Frauen. Ja. Und wie war das bei euch bezogen auf die Männer? Gab es das da auch? Leichte Annäherung oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Würdest du das gerne mal versuchen oder ist das nicht dein Ding? Das ist eigentlich nicht mein Ding. Ich meine, ich sag mal, man hat schon mal das andere Geschlecht von irgendjemandem in die Hand genommen, ohne bei einer Frau einzuführen oder so. Aber ansonsten weiß ich nicht. Wäre nicht mein Ding. Ja. Machst du es jetzt ab und zu auch noch im kleineren Kreis vielleicht? Ich sag mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Sagst du nicht nein? Aber planen würde ich es nicht. Nee, ist klar, sowas kann man auch nicht planen. Damit ist das irgendwie abgefuckt, ne? Richtig, genau, das ist so bestellt. Ja, das muss irgendwie sich schön ergeben, ne? Und dann richtig, macht das richtig Spaß. Ich sag mal, einen schönen Abend verleben, ja. Aber ohne Hintergedanken. Genau. Oder ganz heimlich. Das ist das Reizende. Ja. Thomas, alles Gute. Alles klar, tschüss. Danke. Stefan, 41. Ja, hallo. Ja, guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast zum Thema. Ja, ich gehe mit meiner Freundin regelmäßig auf Partys, privat, im Bereich SM-Fetisch. Ah ja. Und wir treffen uns also hier von uns hier weg 10 Minuten. Und da treffen sich also ca. 5 bis 10 Paare. Mhm. Es sind Paare alles? Alles nur Paare. Mhm. Und die treffen sich also mindestens einmal im Monat, manchmal auch zweimal. Und sind also reine SM-Treffen. Ja, das ist immer in Privatwohnungen? Ist immer in der gleichen Privatwohnung. Immer in der gleichen Privatwohnung. Also Freunde von uns, die wir schon länger kennen, so ein Paar halt, und das ist ein Unternehmer und der hat halt sein Haus und seinen Keller entsprechend gestaltet. Also da sind richtige, die ganzen Utensilien für SM, ja, für Sadomaso, irgendwelche Peitschen und Gerätschaften und Gitter und weiß ich was man alles dafür braucht. Ja. Wie ist es denn, wie habt ihr euch denn alle kennengelernt? Über eine Annonce oder über Mund? Die meisten über Annonce, also die Paare sind alle über Annoncen, haben sie die kennengelernt. Mhm. Und die Annonce ging von dem Unternehmer aus, der das Haus da auch richtig, hat? Richtig, soviel ich noch weiß, ja, das ist schon 10 Jahre her, ich weiß gar nicht, was so genau. Mhm. Und ihr macht das regelmäßig? Wir machen das mindestens einmal im Monat. Ja. Ah, mindestens einmal im Monat. Beschreib uns dann mal so eine Session, wie das dann, was passiert da alles? Also, der Beginn ist einfach, dass man sich erstmal trifft, sich seine neuesten Fetisch-Sachen zeigt und so weiter, wo da viele haben. Mhm. Zum Beispiel? Ja, wenn sie neue Kleidung haben, neue Lederkleidung, neue Lackkleidung. Also Lederlack und sowas kommt da alles zusammen. Mhm. Mhm. Ja, und dann gibt es verschiedene, manchmal ist es ein Abend unter einem bestimmten Thema, aber im Normalfall läuft es halt einfach, nach Gewissheit geht's los. Herr Stefan, fahrt ihr denn zu der Party schon in voller Montur oder zieht ihr euch denn da um? Also im Winter, ja, wenn es dunkel ist, dann fahren wir schon Montur im Sommer. Oder wenn es noch hell ist, nicht, dann zieht man sich dort um. Ja, weil ich schon vom Dorf und... das könnte ein bisschen peinlich sein. Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen auf den Veranstalter. Ne? Ja. Gut, dann zeigt ihr euch eure neuesten Errungenschaften. Ja. Ich vermute, dass ihr alle dann schon in den Kellerräumen seid. Richtig, ja, da ist auch der Paar dabei. Und dann? Ja, und dann geht es mit der Zeit dann los. Ne? Also die Aktiven nehmen sich halt dann die Passiven, die Sklaven und die Sklavinnen zur Brust. Bist du passiv? Aktiv? Wir sind beide passiv. Ihr seid beide passiv? Ja. Das heißt, ihr sitzt dann da und wartet, dass ein Meister, eine Meisterin auf euch zukommt und euch quasi befiehlt, irgendetwas zu machen? Richtig, ja. Mhm. Also besonders für mich ist besonders erregend, wenn ich also die Fesselbillen und zuschauen muss, wie er seine Partnerin benutzt und benutzt wird. Ja. Kann das auch schon mal sein, dass dann deine Freundin, deine Frau, wer das, seid ihr verheiratet? Wir sind, nein, nicht verheiratet. Ja, deine Freundin, dann ganz separiert wird von dir und du damit ganz anderen Frauen da zugange bist. Das kommt oft vor, ja. Und das ist für dich dann auch nicht unangenehm, wenn jemand anderen, wenn jemand anderes sich mit deiner Frau beschäftigt, deiner Freundin beschäftigt? Nee, eigentlich nicht. Weil man ist dann so drin in dieser Sache, dass man dann oft nicht mehr weiß, was rechts und links geschieht. Obwohl dann da vielleicht 10 oder 15 Personen bei der Sache sind, merkt man dann oft rechts und links nichts mehr. Ist es denn so, dass dann eine, wie nennst du, sie Meisterin oder wie nennst du sie? Das ist verschieden. Es gibt Leute, die wollen Herrin angesprochen werden oder Herr. Also ich bin auch Bi, ist halt kein Problem. Oder es gibt auch Leute, die wollen Herrn Gebieter oder Meister, das ist verschieden. Ja, also du lässt dich auch züchtigen von einem Mann? Ja. Das geht auch. Wie ist denn das, wenn du dann gezüchtigt wirst von einem Herr oder einer Herrin, kann es dann auch passieren, dass die anderen drumherum stehen und sich das angucken? Ja, klar, ja, das ist klar. Ist das für dich dann so ein besonderer Thrill noch, dass du auch noch dabei beobachtet wirst? Vielleicht eine zusätzliche Demütigung sogar? Eine zusätzliche Demütigung, auch eine Luststeigerung, ja. Wenn ich also da liege oder gebunden bin und gepeitscht werde und dann Schmerzensleute von mir gibt und die anderen ergötzen sich dran, ja. Wie weit geht es denn bei dir? Also du sagst, du lässt dich peitschen, du magst es, wenn du gefesselt wirst. Sag dir noch so ein paar Sachen, die du sehr gerne hast. Was man ja, also ich habe sehr gerne, also Klammernkerzenwachs zum Beispiel. Also Kerzenwachs heißt, dass man den Wachs dir auf die Haut gießt? Die Haut, oder ja, auf, auf die Geschlechtsteile auch? Ja. Wow, tut das nicht tierisch weh? Das tut weh. Aber das ist es gerade, ne? Gleichzeitig Lust und Schmerz, gleichzeitig. Ja. Und ja, Fistfucking zum Beispiel. Also das ist dann mit der Faust eine Einführung in den After. Das ist ja eine ganz komplizierte und große Prozedur auch, ne? Ja, das dauert seine Zeit, Wo man auch Vertrauen dann in den Gegenüber haben muss unbedingt, ne? Richtig, ja. Nun könnte... Nee, das geht nicht. Ich wollte gerade sagen, du könntest das ja auch alles zu Hause mit deiner Freundin haben, aber das geht ja nicht, ne? Weil sie auch die Welt ist. Ja, machen wir so relativ Probleme. Ein paar kleine Dinge kann man miteinander machen, ne? Zum Beispiel gegenseitig Natursekt spielen und so weiter. Oder sich aber gegenseitig ein bisschen Klammern anbringen, so. Aber so richtig so, die Erziehung, Spiele kann man nicht machen, ne? Als ihr euch gefunden habt, ich gehe davon aus, dass das eine Liebesbeziehung ist, die ihr beide miteinander habt? Die ist gewachsen, ja. Ist gewachsen. Zuerst war der SM, nachher war es schon die Beziehung gewachsen. Achso, ihr habt euch über Sadomaso kennengelernt? Ja, wir haben uns über einen gemeinsamen Meister kennengelernt. Ihr früherer Freund, und der wollte dann von mir nichts mehr. Und ich war auch sein Sklave praktisch. Und da haben wir halt so zusammengeblieben und dann ist da eine Vertrauen und eine Liebe gewachsen mit der Zeit. Ja, nun trefft ihr euch, sagtest du gerade, einmal im Monat. Und man hat ja darüber hinaus vielleicht noch ein bisschen mehr Lust auf Sex, also nur einmal im Monat. Habt ihr beide denn auch, ich sag mal, in Anführungszeichen auch normalen Sex miteinander? Wir haben eigentlich, kann ich sagen, ich habe es vorhin schon gesagt im Telefon, wir haben von 10-mal vielleicht 8-mal normalen Sex. Wir gehen das praktisch nur auf diesen Fäden, leben wir das voll aus. Ne? Und wenn man dann da das geht auch von abends um 8 bis morgens um 4, 5, dann hast du ja bist du verstreamt und so weiter. Du bist völlig bedient und völlig fertig. Dann, und das reicht dann 2, 3 Wochen. Ja. spielt bei diesen Orgien, ne, da kann man Orgien nennen. Das ist ein Orgien. Ja. Da also wenn zur Sache da ist eigentlich jeder drin. Ne? Kennt sich also keiner aus. Spielt da in irgendeiner Weise, spielen da Drogen eine Rolle, Alkohol eine Rolle? Nein, gar nichts. Also wir hatten vor Jahren mal jemanden dabei, die haben Poppers genommen, ja. Die haben also dann ausgeladen. Das, also Poppers, müssen wir sagen, kommt eigentlich aus der schwulen Szene, ne? Ist eine synthetische Droge, die man einmal einatmet und dann so ein Flash. Ja, gibt aber im normalen SM-Bereich immer mehr, auch Heteros. Aber die haben ja also praktisch mehr oder weniger dann ausgeschlossen. Man sagte gerade, die Andrea, die nicht gerade im SM-Bereich, aber in diesen Clubs auch Erfahrung gesammelt hat, dass dort für sie überall unattraktive Leute sind. Dieses kannst du vermutlich dann nicht so teilen, ne? Oder ist dir das egal? Das kommt darauf an, was man unattraktiv versteht. Ne? Also, du hast andere Kriterien, ne? Ja, für mich ist die Kriterien bei mir wichtig, bei dem Mann oder auch bei der Frau, wo dominant ist, dass er eine gewisse Möglichkeit hat, mich zu beherrschen. Dass er eine natürliche Dominanz hat, ne? Nicht wie viele gespielt. Und das ist für mich entscheidend. Wenn eine Frau, sagen wir mal, eine Frau, die ziemlich mollig ist, sagen wir mal so, aber sie hat zum Beispiel ein enges Gummikleidern oder einen engen Gummidress an, sondern man hat Leder an, wo die Brüste rausquellen zum Beispiel und so, ja. Dann hat das auch sein, für mich auch seinen Reiz. Deine Wirkung dann. Wenn man sich vielleicht nackt zieht, wird uns vielleicht nicht gefallen. Ja, kann sein, ja, ja. In diesen Kleidern, im Leder oder im Gummi oder im ist das dann wieder ganz anders. Und wenn sie dann noch eine gewisse Dominanz hat. Gibt es dann auch schon mal, hast du schon mal, du bist ja noch lange im Geschäft, in diesem Geschäft schon, gab es da auch schon mal Situationen, wo der Herr oder die Herrin zu weit gegangen ist, dass er oder sie zu rabiat. Man ist ja nicht immer gleich. Ich habe Tage, da vertrage ich mehr, da frage ich weniger, das geht meiner Freundin genauso, das geht eigentlich allen so. Und wie reagierst du denn dann? Da gibt es ein Codewort, wo ich sage, wir haben bis 20 Codewort. Und wie heißt das? Das heißt bei uns Mayday. Mayday, wenn ich das sage, dann ist Schluss. Dann ist Schluss, Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit, das macht man voraus, ist also die Ampel. Das heißt also, wenn ich sage grün, das heißt, gib mehr Stoff, kann ich mehr geben. Wenn ich sage gelb, Vorsicht, du kommst an die Grenze, du machst eine kleine Pause. Und wenn ich sage rot, ist Schluss. Ja. Und kommt aber, muss ich sagen, sehr selten vor, weil die meisten Leute wir doch kennen. Und wenn man sich dann kennt mit der Zeit, ist auch eine Vertrauenssache. Aber ich muss sagen, die letzten Jahre kam es eigentlich so gut wie nicht. Nach dieser Behandlung, ich nenne es mal Behandlung, folgt dann danach auch der klassische Geschlechtsverkehr? Oder wird der irgendwie damit eingebaut? Das kann sein ja, kann sein nein. Das ist immer stimmungsabhängig. Also es kann durchaus sein. Selten, die Sklaven, also die Sklavinnen werden meist von ihren Meistern dann penetriert, sagen wir so. Die Sklaven weniger. Also bei mir ist so, und das macht mich auch an, wenn ich dann vor allem unter mir muss zum Beispiel. Also ja. Alle schauen zu. Ja. Es kann auch mal sein, dass ich meine Sklavin oder meine Partnerin dann vögeln muss, aber das kommt relativ selten. Das ist auch nicht das Entscheidende. Ne? Also für dich, Stefan und deine Freundin, sind diese Art von Sexpartys ein ganz wichtiger Bestandteil eures Lebens und auch eurer Sexualität. Ja, richtig. Und ihr wollt das gar nicht missen? Eigentlich nicht, ne. Ja. Also das ist sehr zufrieden. Wir haben Leute, viele, jetzt man kennengelernt haben, wenn wir auch mal Urlaub zum Beispiel fährt mit uns und so. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Jetzt ist Gisela dran und die ist 40. Gisela! Ja, hallo. Ja, hallo Gisela, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Also ich habe auch was zu deinem Thema zu sagen. Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe vor circa 10 Jahren, ungefähr für ein Dreivierteljahr, in Monte Carlo angeschafft. In Monte Carlo, wie schick. Ja, es war sehr geil. Also das kann man nicht anders sagen. Wie kommt man dazu, in Monte Carlo anzuschaffen? Ja, also pass auf, ich bin damals von Ibiza gekommen mit meinem Freund, war in Monte Carlo an diesem Rondell. Und ja, da ich ja zumindest damals sehr, sehr attraktiv aussah, lief das einfach so ab. Gegenüber vom Hotel de Paris gibt es ein Café, das heißt Café de Paris. Café de Paris. Du hast im Café de Paris gearbeitet. Nein. Wenn du im Café de Paris zum Kiosk gehst und dann läuft irgendein Typ vorbei, der Interesse an dir hat, dann zeigt er dir einfach einen Geldschein und den Zimmerschlüssel. Ach, so geht das. So geht das, ja. Jetzt pass auf. Ich bin da so reingerutscht, dass ich gemerkt habe, also Moment mal, wenn das so einfach ist, warum machst du daraus nichts? Und habe mir überlegt, wie kannst du etwas daraus machen, ohne dass es verboten ist? Bin zur Polizei gegangen, habe gesagt, hallo, ich bin die Gisela aus Deutschland und ich möchte hier anschaffen. Und wenn ihr mir jetzt sagt, ich muss gehen, dann gehe ich sofort. Und wenn ihr mir sagt, ich kann bleiben, dann möchte ich hier ganz offiziell arbeiten. Und Domian, ob du es jetzt glaubst oder nicht, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe die Erlaubnis bekommen, dort zu arbeiten. Als einzige deutsche Frau. Das ist ja verrückt. Ich bin die Gisela aus Deutschland und möchte hier anschaffen gehen. So ist also die Bewerbung. Ich bin exakt so hingegangen. Es gab allerdings einen Deal. Ja? In Monte Carlo darfst du zwei Dinge nicht machen. A, nichts mit in Richtung Kokain und nichts in Richtung, was nicht vom monegassischen Staat erlaubt wird. Und okay, da kann man sich vielleicht recht einfach dran halten, ne? Also ja, das ist sehr einfach. Also wir hatten ausgemacht, wenn was in Richtung Kokain läuft, dass ich das zu sagen habe. Und so, jetzt hast du quasi grünes Licht bekommen, dort anschaffen zu gehen. Genau. Das heißt, unser Thema Gruppensex. Ja, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang, vermute ich. Genau, also am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich mir selber meine, sag ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, meine Kunden ausgesucht habe oder meine Freier. Ich habe eigentlich nur genommen, wen ich wollte, nicht wer mich wollte. Und ich habe innerhalb von vielleicht knapp 3 Monaten mir einen so guten Ruf dort erarbeitet, dass ich also wirklich in den allerhöchsten Kreisen drin war. Ich war einfach drin, das heißt, ich brauchte gar nicht mehr irgendwo hinzugehen. Ich bekam meine Anrufe und dann hieß es so, dann und dann bist du da und dann bist du mit Khashoggi oder mit dem oder mit dem zusammen. Also keine weiteren Namen bitte. Ach so, ja, okay. Ich hatte irgendwann gemerkt, ich habe selber nicht so einen Bock mehr auf die Typen. Und die legen halt einfach sehr viel Wert darauf, dass was organisiert wird. Das heißt, man geht abends ins Casino, man ist hinterher in irgendeiner Disco und dann sitzt man dort mit diesen Leuten am Tisch und irgendwann sagt einer, boah, guck mal, die Maus finde ich ja toll, ne? Dann hast du für die Hot Volley Sexpartys organisiert. Richtig. Ja. Das ist schon, das ist und schon. Das waren wirklich teilweise Mädchen, die einfach nur dort auf Urlaub waren. Jetzt würde ich natürlich gerne viele Namen hören, aber sag sie bitte nicht. Nee, ich sag keinen einzigen Namen, um Gottes Willen. Also da war so richtig High Society und den einen oder anderen Namen oder viele Namen würden wir alle kennen. Ja, und da wurden richtige, mit Champagner und Kaviar und anderen, mit allem drum und dran, richtige und Sexorgien. Ja, und das ging zum Schluss sogar so weit, dass ich selber aufgehört habe und meine Story an die Presse verkauft habe. Du hast doch vermutlich dann mit diesen Partys ein Schweinegeld verdient. Ja, habe ich. Sag mal, wie viel du für eine Party, eine richtig gut organisierte Party, genommen hast. Also ich habe im Schnitt genommen, pro Mädchen, was die haben wollten, was nicht aus dem Milieu kam, habe ich 2000 Mark bekommen. Und wie viele Mädchen waren dabei? Im Schnitt 3 bis 7. Also Und in welchen Räumlichkeiten hat das stattgefunden? Musstest du die anmieten oder hat man dir das zur Verfügung gestellt? Nein, also es war immer so, das waren eigentlich überwiegend wirklich verdammt normale Mädchen. Mhm. Wobei ich sagen muss, Domian, also ich bin schon gut drauf. Aber was ich dort gesehen habe, bei manchen Mädchen, die sich in Anführungsstrichen, die behaupten einfach, sie sind hier 2 Tage auf Urlaub und studieren in Hamburg und was weiß ich nicht wo. Ich sagte, ich habe Dinger gesehen. Also da ist mir selber die Schamröte ins Gesicht geschossen. Sexpartys in Monte Carlo. Ja, ja. Gisela hat sie organisiert. Und du bist dann irgendwann ausgestiegen, hattest keinen Bock mehr. Ich bin ausgestiegen ungefähr nach einem Dreivierteljahr, weil, naja, da ist dann halt auch was vorgefallen und das war für mich eine gute Gelegenheit rauszugehen. Ich habe das, was passiert ist, an die Presse verkauft und habe viel Geld dafür bekommen und das war mein Abschluss. Du bist aus dem Milieu völlig raus, jetzt auch in Deutschland. Komplett. Seit über 10 Jahren, aber manchmal muss ich sagen, also wenn man jetzt so jemanden kennenlernt und man erzählt aus seinem Leben, was hast du früher gemacht dann oder so. Dann kribbelt's nochmal. Was? Dann kribbelt's nochmal. Es würde mich sogar noch mal kribbeln, wieder nach Monte Carlo zu fahren. Also wirklich. Also wenn du noch mal nach Monte Carlo fährst, ne, danach bist du wieder in meiner Sendung. Klare Sache, ne? Ich glaube nicht, dass ich es noch mal mache, weil ich bin jetzt 40 und ich denke mal, das war damals einfach eine unheimlich geile Zeit. Und es war auch wirklich, ich meine, es hat auch viele schöne Seiten gegeben. Es hat auch viele schlechte Seiten gegeben. Ne? Möchte ich mich herzlich bedanken bei dir für deinen Anruf. Ja. Ich glaube, dass du mit 40 auch noch eine hochattraktive Frau bist. Ich bin noch absolut geil drauf. Ohne dich gesehen zu haben. Bei mir ist, aber hallo. Alles Gute, tschüss. Okay, ciao. Anna sollte jetzt dran sein und Anna ist nicht mehr dran. Das ist ja eine dumme Sache. Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. Wollen wir mal mit Kai. Kai. Ja. 33. Wir haben ganz wenig Zeit. Du musst jetzt dein Highlight. Dein Thema und das T-Shirt passt wie die Faust aufs Auge. Pass meinst, auf. Meinst? Happy Weekend, sagt ja was. Das ist so ein böses, verschmutztes Pornomagazin. Nein, das ist ein super Heft. Pass auf, wir haben eine Anzeige aufgegeben, mein Kumpel und ich. Ja. Und haben ein Pärchen oder eine Sisi gesucht und haben dann auch Kontakt bekommen. Mhm. Sind zu denen dann hingefahren. Mhm. Und dann war es halt so, dass er sich im Hintergrund aufgehalten hat, der Männer. Und der hat halt nur gefilmt. Aha. Das war sein erstes Fable. Ne? Und wir sind dann also nach 2 Stunden so zur Sache gekommen, weil da mussten wir uns auch erstmal so ein bisschen aufheizen, so mit Alkohol und sowas. Mhm. Und dann haben wir die auch ganz nett rangenommen. Und jetzt muss ich allerdings sagen, ohne Kondome, weil das Faible von ihm war hinterher dann auch noch die Sahne dann rauszuschlecken. Das haben wir also erst im Nachhinein gesehen. Also wäre nicht so mein Ding gewesen, aber naja, ich meine, ne, wenn es schmeckt, was soll's, ne? Nee, nicht was soll's. Also du wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, ob du mich kennst. Du willst mir jetzt der Standpunkt über AIDS halten, aber das schaffen wir in einer Minute wahrscheinlich nicht mehr. Nein, nein, aber das ist wirklich, ich hab für allen Scheiß Verständnis, ne? Und schmunzel auch gerne ab und so, aber da habe ich kein Verständnis für. Mhm. Habe ich nicht. Das ist so todernst und da gibt es keinen Grund der Welt, wo man sagen kann, naja, komm, machen wir heute mal so und so. Ja, ist klar. Wummis müssen sein, wenn man das Gegenüber nicht kennt. Ist klar. Mein Lieber. Auf der anderen Seite, hast du schon Opus Pistorum gelesen? Habe ich dich das letzte Mal schon gefragt. Was habe ich gelesen? Was habe ich gelesen? Opus Pistorum, Henry Miller. Ja, aber das ist lange her. Ja, das ist ein lange gutes Buch, oder? Ja, sehr gutes Buch. Henry Miller ist sowieso nicht schlecht. Ja. Mein Lieber, jetzt müssen wir Schluss machen, du hörst es. Ja, wir sind am Schluss. Wir machen denk nochmal an die Schweineaugen, ne? Ich denke an die Schweineaugen, ja. Das war's für heute.